Um Sex und romantische Liebe ging es gerade in den beiden Songs. Die Leadsänger waren Hank Ballard und Nolan Strong. Ihre Vokalensembles The Royals und The Diablos. Beide kamen aus Detroit, Michigan. Work With Me Annie erschien in der ersten Auflage 1954 als Single der Royals. Kurz danach benannte sich die Gruppe um und fortan stand Hank Ballard und The Midnighters auf dem Plattenetikett. Der Name Hank Ballard wird dem einen oder der anderen vielleicht noch als wahrer Vertreter des Twists in Erinnerung sein. Chubby Checker hatte nur größeren Erfolg damit als Hank Ballard. Jahre später. Jim Dawson hat ein sehr interessantes Buch über die komplizierte Geschichte von The Twist geschrieben, einer Geschichte, wie es auf der Rückseite des Buches heißt, von Rassismus, Copyright-Verletzungen, Mafia-Manövern und DJ-Bestechung. Nach Hank Ballard und den Royals bzw. Midnighters waren The Diablos zu hören. Fools Rush In heißt die wunderschöne A Cappella-Nummer. Aufgenommen wurde sie vermutlich Mitte der 50er Jahre für das Fortune-Label in Detroit. Der Leadsänger der Diablos, Nolan Strong, ist ein Cousin von Barrett Strong und der hatte wiederum 1960 einen Riesenhit mit der Nummer Money, bei dem Plattenlabel von Detroit überhaupt, bei Tamla Motown. Edwin Starr, Ende der 60er Jahre mit dem Antikriegslied War bei Motown erfolgreich, schrieb den nächsten Song für eine Band mit dem Namen The Shades of Blue. In der Gegend um Detroit kam die Platte auf Platz 24 der lokalen Charts und immerhin auf Platz 72 der nationalen Charts. The Shades of Blue 1966 mit Lonely Summer.